WDR 5. Neugier genügt. Es gibt eine Urgeschichte, kennst du die schon, warum das überhaupt Eierplätzchen heißt? Der Robert hat mir das erzählt und das habe ich vergessen. Wie das war mit dem Eierplätzchen. Wie viel Zeit hast du, um diesen Bericht zu machen? Das ganze Wochenende. Könnte man den Robert mal anrufen? Ich glaube, der Robert war das, der die Geschichte von dem Eierplätzchen, warum es Eierplätzchen heißt. Ja. Morgen. Ja, wir gehen jetzt ins Haus rein. Und da fängt die Arbeit auch eigentlich schon an, weil die Zeitung schon im Haus für liegen. So, Schlüssel sitzen. Nicht erschrecken jetzt, es ist tierisch heiß hier drin. Weil die ganze Nacht der Kühlschrank läuft, die Kaffeemaschine. Alle elektrischen Geräte. Hallo, Kiosk. Ich rede immer mit meinen Dingen. Ich denke, dann pflege ich die besser. Ist nicht 25 Grad, schöne Raumtemperatur. Hier kann man im hohen Winter noch mit dem Rock, glaube ich, arbeiten. Ist mein erster Winter jetzt, darum kann ich das noch nicht genau sagen. So, jetzt heize ich unseren kleinen Ofen vor, 185 Grad. Jetzt geht's an. Heute sind die Brötchen nicht pünktlich um 7 Uhr fertig. Ja, das ist einfach so Tradition, ne? Haben das ja, kennen das seitdem wir denken können, quasi, das Eierplätzchen. So, man trifft sich hier, man hängt hier rum, trinkt Bier, macht hier alles, ne? Wenn wir rausgehen, ne, weil man irgendwas machen will, sich verabredet oder so, trifft man sich eigentlich meistens hier. Von da aus startet man irgendwo hin oder wo auch immer. Es reicht, wenn man sagt, EP oder schreibt per SMS oder WhatsApp oder was auch immer, ne? Und dann reicht schon eigentlich EP, Fragezeichen, und dann ist klar, okay. Man trifft sich am Eierplätzchen. So, machen wir hier erstmal Licht an. Auch hier wollig warm. Bis Futscher war ich zu. So Abende wie gestern. Ich saß hier mit einem ganz alten Schulfreund. Weiß nicht, bis 23:30. Die Nacht war kurz. Jetzt ist es, was sagt unsere Superkaffeemaschine? 6:36 Uhr. So, das ist die Bütchentür. Schon mal zu unserer kleinen Terrasse. Mache ich schon mal auf, dass man vielleicht ein bisschen Wärme abzieht. Ich meine, so jetzt so mega schön oder so ist es hier ja nicht, aber es ist halt trotzdem irgendwie Charme halt deswegen. Was wäre denn mega schön? Ja, wenn hier, keine Ahnung, Springbrunnen wären. Ich weiß auch nicht. Aber das ist halt nur so ein Platz mit so einem relativ schäbigen Licht hier auch noch nachts. Aber ja, ist aber schon nah am Park und so, es hat auf jeden Fall was. Also es ist ein eierförmiger Platz mit Bäumen ringsrum und darum stehen Autos geparkt und in der Mitte steht ein Laternenpfahl und sonst Bänke. Ja, und das heißt Eierplätzchen wegen der Form. Aber mittlerweile sogar auf Google, glaube ich, als Eierplätzchen gekennzeichnet. So, was sagt die Uhr? 6.40 Uhr. Ja, dann nehmen wir doch mal uns die Zeitung. Es gibt ja wirklich Leute, die kommen hier schon um 6:55 Uhr. 2,20 Euro passend in der Hand für den Stadtanzeiger und den Express. So. Dann lassen wir diese Bänder, die zusammengeheftet sind. Naja, hier ist schon eher die Gegend für die Süddeutsche und den Spiegel. Und 11 Freunde und was haben wir noch? Ja, auch so Frauenzeitschriften werden überhaupt gar nicht so viel gekauft. So, jetzt richten wir das hier alles mal, damit wir gleich dann nämlich in 7 Minuten losstarten können. Er wohnt hier in der Titostraße, wir haben noch ein paar andere Kollegen, die wohnen an der Trajan, ich wohne an der Mainzer, das ist genau die Mitte. So, erstmal. Zweitens, ist das nächste Kiosk von uns allen gesehen? Das Kiosk. Wir hatten hier eine Zeit lang ein Kiosk-Problem. Das heißt, dieses Kiosk, was es hier gibt, war von den Betreibern her nicht so gut organisiert und es gab nie die kalte Getränke genug und irgendwie kleine Snacks und sowas. Jetzt ist dann ein neuer Besitzer drin. Und jetzt ist das Kiosk eigentlich wieder cool, sodass man dann tatsächlich auch direkt am Kiosk irgendwie alles holen kann, was man so braucht, um am Eierplätzchen rumzuhängen. Ja, außer Pizza. Aber es gibt sogar Frikadellen. So, dann würde ich sagen, ich gucke jetzt nochmal so einmal Rundumblick. Ja, ich mag ja so, finde ich ja so ein bisschen sympathisch, wenn das ein bisschen chaotisch aussieht. Willkommen, Südstadt. Eine Kiste, die habe ich gerade auf dem Sperrmüll gefunden. Echt Holz. Ich bin immer noch in meiner Schneewittchen-Sieben-Zwerge-Mini-Wohnung, 29 Quadratmeter, noch alles passend am Bauen. Und da brauche ich noch so eine Holzkiste, dann brauche ich die nicht selber zusammenzuzimmern. Wo ich was in der Küche, die hat ja gerade mal 2,5 Quadratmeter, muss alles rein, wo ich da was runterschieben kann. Und wir waren dann aber auf der Tour hierher, um zu sagen, ach, wir setzen uns noch auf ein Bierchen hier, auf ein Eierplätzchen hin. Und so habe ich dann gerade die doch auch probiert. Ich dreck mal aus, wie stabil die ist. Ja. Außen sitzt man da besser drauf, als wie auf den Gitterbänken da. Also, ich heiße Beatrice, bin 55, habe alle drei Kinder aus dem Haus, bin jetzt 25 Jahre im Bereich der Südstadt. Ich bin immer im Umkreis hier umgezogen. Ne? Jedes Kind, was aus dem Haus ging, habe ich eine kleinere Wohnung gesucht. Ne? So. Aber es ist immer so das Umfeld hier gewesen. Und ich möchte auch gerne in der Südstadt bleiben. Eierplätzchen wird immer ein ganz wichtiger Punkt für mich sein. Genauso wie der Rhein, der ist auch für mich ganz wichtig. Ne? Die Pollerwiesen drüben, die Parks hier. Aber Eierplätzchen wird immer ein Schätzchen für mich bleiben. Ja. Morgen. Zwei doppelte Espresso, bitte. Ja. Wollen Sie eine Tasse oder? Nee, lieber in dem Bett. Ja. 5 Euro genau. Danke, schönen Tag noch. Tschüss. Mein Name ist Melanie, ich bin 30 Jahre und wohne auch schon 30 Jahre hier in der Alteburger Straße. Wenn man aus dem Römerpark rausgeht, überquert man das Eierplätzchen, folgt der Allee bis zum Kreisverkehr und dann rechts hoch. Da wohne ich. Also erstmal hatte meine Oma da einen Gemüseladen. Da bin ich aufgewachsen. Also da wurde ich dann morgens mit hingeschleppt um 6, da wurde ich dann im Laufe der Zeit von den Schulfreunden eingesammelt. Ja, ich bin doch sehr lange Zeit nicht aus der Südstadt rausgekommen. Dann habe ich bis Ende August in der Innenstadt gearbeitet. Das war dann auch mal ganz schön, so mit dem Fahrrad rauszufahren quasi, 10 Minuten nördlich, wow. Ja, um jetzt doch am Ende wieder hier am Eierplätzchen zu landen. Wo ich jetzt seit 1. September jeden Tag im Wütchen stehe. Ja. Morgen. Oh, ich brauche mal ein Cappuccino, bitte. Cappuccino. Zum Mitnehmen, ja? Ja. Ich habe den Kiosk mit meinem Freund Andreas aufgemacht. Den bin ich seit 3 Jahren zusammen. Aber eigentlich kenne ich den auch schon ganz lange. Über 10 Jahre. Ja, und dann waren wir irgendwann im Park und da ging das Gerücht rum, dass sie das Bütchen aufgeben wollen. Und dann haben wir einfach gefragt. 3,20 zusammen. Schönes Wochenende. Danke, Wiedersehen. Heimat. Ja. Ich weiß nicht, hier, ich habe schon oft überlegt, ins Ausland zu gehen, aber ich war auch schon oft im Ausland. Verschiedene Länder. Weit weg, nicht so weit weg. Aber hier ist es am schönsten. Schnulzig, ne? Ja, kriege ich auch Pipi in den Augen. Wenn ich ehrlich sein soll. Es verändern sich schon viele Dinge, ne? Also die ganze Wohnsituation. Die letzten 8 Jahre hat sich das immer mehr entwickelt, dass dann aus Wohnungen, so Altbauwohnungen, die noch nicht saniert waren, wurde dann auf Eigenbedarf geklagt, ne? Oder gibt es immer irgendwelche Gründe, warum die Leute raus müssen? Dann werden die Wohnungen schön saniert und schön teuer vermietet. Und aktuell wäre jetzt eben unsere Freunde von der Eierplätzchenband, wenn die aus der Wohnung müssen und hier keinen Fuß mehr fassen können, die hier seit Jahren leben, hier groß geworden sind. Wenn die hier rausgehen, dann wird sich alles komplett verändern. Also noch sind die Leute da. Das, was die Plaza in Spanien ist, ist für uns das Eierplätzchen hier noch in der Südstadt. Das ist noch so ein Schildplätzchen, ein einziges Rückzugsgebiet, sagen wir mal, neben den Parks jetzt, ne? Wo man dann auch mal alte Freunde trifft oder Gleichgesinnte trifft. Und das haben wir auch schon verschiedene Male in den letzten Jahren genutzt, ne? Als es rumging, die Querung unten am Rheinufer zu bauen und. Da war schon häufig dann auch hier Veranstaltungen, wo laut Leute auf irgendwelchen Kisten standen und gesprochen haben und so. Das ist wie ein Versammlungsplatz halt. Wird leider zu wenig genutzt in letzter Zeit. Also an der Nische schießt man oder? Hallo. Schon gewählt? Ich hätte gerne Pfefferminztee. Heißen Pfefferminz. Für Sie? Ich hätte gerne Milchkaffee. Milchkaffee? Ich nehme auch einen Minztee. Auch einen Minztee? Gerne. 10,60 € hätte ich da gerne. Das stimmt nicht ganz. Warum da nicht? War kein Parmesan dabei. Nee, kein Problem. Okay, weiß ja, Bescheid. Danke weiß dir. Bescheid, dann passt das. Ich habe jahrelang in der Nachtgastronomie gearbeitet und da habe ich irgendwann mal die Schnauze voll gehabt, weil du hast keine Sonne mehr gesehen, bist halt aufgestanden, wenn es gerade die Sonne am Untergehen ist und da bin ich halt hierher gewechselt ins Café. Ach, hallo. Kommt da gleich mal vorbei, ne? Ich wohne seit Anfang April in der Bonner Straße, also eigentlich gleich hier ums Eck. Und muss jetzt aber dann leider aus der Wohnung ausziehen. Aber ich werde nicht aus der Südstadt wegziehen. Auf keinen Fall, nein. Also ich mit meinem Bekanntenkreis bin halt hier viel unterwegs in der Südstadt. Und wirklich nur in der Südstadt, also ich verlasse ungern die Südstadt. Das mache ich wirklich nicht gerne. Wenn ich an der Severinstraße rauskomme aus der Südstadt, dann drehe ich eigentlich gleich wieder um und fahre wieder zurück nach Hause in die Südstadt. Und dann kommt man halt eigentlich zwangsläufig irgendwie immer am Eierplätzchen vorbei einfach. Was halt einfach das schönste Plätzchen hier ist. Also man sieht immer jemanden, es ist immer so ein bisschen was los. Aber es ist halt nie voll hier. Also am Eierplätzchen hast du alles Mögliche an Leuten. Du hast alte Menschen, die sich da mal kurz ausruhen. Du hast alte Menschen, die sich mit jungen Menschen austauschen. Du hast junge Menschen, die sich da volllaufen lassen. Du hast, also das lebt halt da, ne? Das ist... Hier, der muss einen Knopf hier reindrücken. Hier irgendwo. Was ist das? Die Kabel sind von den Mikros. Von dem weißen, roten. Ja, gut, dann lass. Die lass die mal bitte drauf. Die Eierplätzchenband ist jetzt vor langer Zeit entstanden. Dieses Jahr ist unsere 20. Ja, das ist unglaublich, oder? Also wir haben uns immer getroffen bei einer Freundin zu Hause und mein Vater war zu Besuch. Das ist ein älterer kubanischer Herr. Und er hatte uns erzählt, damals auf Kuba haben wir uns immer auf dem Kirchplatz getroffen und haben gespielt und geschäkert und getanzt. Und dann irgendwie haben wir gedacht, hey, weißt du was, wir haben ein Plätzchen auch in der Südstadt. Gehen wir am nächsten Sonntag raus und spielen wir. Wo? Jetzt wart hier. Ja, kommt gleich. Ach so, sie kommen noch zurück. Wenn du uns ein Trio haben willst, dann müsstest du da nicht so ein Wuschel bei dem Wind da drauf haben. Das ist der Wuschel, das letzte. Robert, du weißt, warum das Eierplätzchen Eierplätzchen hat? Naja, ich weiß, was man mir erzählt hat. Und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das hier bei diesen... Da haben die so erzählt. Komm, rund raus. Ja, warum heißt das so? Ja. Gut, ich versuche es jetzt mal in Worte zu kleiden. In andere. Nun gehört ja dieser Begriff auch zu den, sagen wir mal, zur Männlichkeit, zu Triebwerken des Mannes, sagen wir mal so. Ach, da gibt es mehrere Geschichten hier aus dem Viertel von älteren Herrschaften. Das sind mehr so Anekdoten. Ich glaube, keiner weiß das wirklich. Also die Kölner Plätze, die rund sind oder oval, die werden oftmals Eierplätzchen genannt. Wobei das sehr allgemein ist. Dann gibt es hier so eine ältere Oma, die wohnte hier, weiß ich nicht, 50 Jahre auch schon während des Krieges. Die hat berichtet, dass sie ihre Kinder immer hier hingeschickt hat während des Krieges. Da waren also alle 5 Häuserkanten waren Ruinen, also kaputt. Und die hatte da hinten gewohnt und sie hatte Augenkontakt zum Eierplätzchen. Sie konnte also dieses Plätzchen sehen mit einem riesen Schutthaufen und da haben die Kinder drauf gespielt. Und da gab es dann irgendwie schon die Bäckerei Hütten damals. Und sie hat dann erzählt, der Herr Hütten, der hätte damals Eierplätzchen gebacken für 1 Groschen. Und dann hat die Mama immer ihre Kinder zum Hütten geschickt. Holt euch mal ein Eierplätzchen und dann geht aufs Eierplätzchen. So, ne? Ach, danke schön. Ich möchte mich echt bedanken bei den ganzen Menschen, die uns helfen, eine Wohnung hier zu finden in der Südstadt. Wir bekommen viele aufmunternde Worte und das Ganze, aber leider haben wir bis jetzt keine Wohnung gefunden. Also drücken Sie bitte uns die Daumen, dass wir weiterhin in unserem Viertel bleiben können, dass wir uns jeden Tag sehen können, ne? Wenn wir so einkaufen gehen. So. Also wir wohnen hier auf der Eberonenstraße, also unmittelbar in der Nähe vom Eierplätzchen. Wir wohnen über 20 Jahre da und jetzt haben wir eine Eigenbedarfskündigung bekommen. Also es wurde ein neues Gesetz verabschiedet. Das heißt, dass wir jetzt 9 Monate haben, um eine Wohnung zu finden. Wir sind zu viert. Wir haben eine Familie, also eine 17-Jährige, die heute auch hier gespielt hat, und ein 11-Jähriger. Und wir suchen dringend von 1.600 bis 2.000 kalt. Das sind die Preise für eine 4 Zimmer, für 100 Quadrat, für 120. Also es ist unglaublich. Exorbitant. Es ist unglaublich. Oder eine Wohnung zum Kauf mit 120 Quadratmeter für 800.000, 58.000, so hier an der Traianstraße zum Beispiel. Das ist wirklich, ne? Also wir sind hier vor einem halben Jahr hergezogen, weil wir 2 Babys bekommen haben. Die sind jetzt da, 2 Monate alt. Und weil wir ein Viertel gesucht haben, in dem wir unsere Kleinen, ja, gut in der Stadt großziehen können. Wir haben 2 Parks um die Ecke, wir haben den Rhein um die Ecke. Es gibt hier ein paar Kitas, es ist verkehrsberuhigt, es ist grün. Das sind, finde ich, hier rund um die Mainzer Straße oder rund ums Eierplätzchen sind die schönsten Straßen in Köln. Das ist einfach eine tolle Stadtansichten, die erinnern fast an Berlin zum Teil. Also ist es so. Also vor 20 Jahren, vor 25 Jahren waren die Mieten nicht so hoch hier. Also fast kein Mensch wollte hier wohnen. Die Wohnungen waren zu groß, was weiß ich, was zu schmuddelig, ich weiß es nicht was. Dann hat sich die Südstadt von einem hässlichen Entlein zu einem wunderschönen Schwan entwickelt. Da kamen die Allees, da kam dieses Eierplätzchen, die Band hat Musik gemacht. Also wir haben dieses Viertel wie so oft, wir lieben das Viertel, haben es gestaltet. Und dann haben die alle angefangen mit Südstadt-Flair. Ist das nicht toll? Und jetzt, glaube ich, sind wir ein bisschen Opfer dieses Südstadt-Flair vielleicht geworden. Was ist mit Ihnen auf Kubanisch? Marco, darf ich noch ein Kölnchen haben? Ma certamente bella. Ach, mal charmant wie immer der Marco, der kann mit Frauen umgehen. So, jetzt können wir anstoßen. Salute. Salute. Salute. Salute. Salute. Salute. Das war più bella compagnia. Marco, was heißt Eierplätzchen auf Italienisch? Übersetz das mal. Piatta dell'uovo. Dell'uovo. L'uovo? Del uovo. Huevos. Huevos? Na, huevos ist schon wieder anders, oder? Also, ja, ja, das ist schon Das Marco, das hört sich viel schöner an als Eierplätzchen. Ja. El Huevos anders als Los Huevos. Ganz anders. Aber das musst du doch hören, seine Geschichte. Das ist einfach die Mehrzahl. Aber sobald du die Mehrzahl sagst, sind die Cojones damit gemeint, die Eier. Ja, die Eier. Eben darum. Menschen-Eier. Ja. Das ist ja deine Geschichte, warum Eierplätzchen Eierplätzchen heißt. Ja. Welche Note nehme ich jetzt? Nein, hör doch mal, auch da vorne ist die Stadtmauer, ja? Und wenn das Ding Eierplätzchen heißt, dann doch weil die Leute hier die Eier verkauft haben, ohne den Zoll zu bezahlen, dass sie durch die Altstadttor gehen mussten. Jetzt sag ich dir mal was. Pass auf. Jetzt, hör mal, meine Nachbarin, 4,85 ist er. Und die erzählt, hat mir irgendwann mal diese Geschichte erzählt. Also, da sagen wir mal, da sind ja viele Frauen wohl rumgelaufen. die sich angeboten haben. Früher. Wann war das genau, Robert? Ich kann dir das Jahr vor 30 Jahren, so, ja, sagen wir mal vor 30 Jahren. Hier, das ist ja eigentlich unverfänglich. Man kann hier spazieren gehen, da ist der Park. Da sind die Männer natürlich jetzt auch hier rumgelaufen. Ja, und dann kam irgendwann, als die Nervosität sich dann, wenn die sich steigert, kommen die Eier, die besagten in Schauk. Ja, die haben mit der Hand in der Tasche gespielt. Ja, ja, natürlich. Also am Eierplatz kommen die Eier. Ich sag das nicht gerne, wenn, wenn Frauen dabei sind, ist das immer so peinlich. Viva la libertà! Viva la libertà! Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.